ich will nicht sagen nein. Denk ich an alte Tage, zerreißt es mein Herz, denn ich habe genug von all dem Scheiß. Sag, fühlst du dich nun gut? Geht es dir besser? Ich habe dir vertraut, doch du hast mein Vertrauen nur missbraucht. Glaub mir, das Spiel ist aus, denn ich habe genug, genug, genug, genug. Es ist lustig, wie du reagierst, wenn du alles um dich verlierst. Du hast es dir so ausgesucht, nun endet für mich dieses Buch. Alles wird mir zu viel, denn ich habe genug von all dem Scheiß. Sag, fühlst du dich nun gut? Geht es dir besser? Ich habe dir vertraut, doch du hast mein Vertrauen nur missbraucht. Glaub mir, das Spiel ist aus, denn ich habe genug. Habibi, nun ist es zu spät, da ich eigene Wege gehe. Ich kann's nur nicht verstehen, wieso flossen so viele Tränen. Komm, bist du nicht mehr bei mir, schläft ein anderer neben dir. Alles wird mir zu viel, glaub mir, ich habe genug. Summer Jam, ich war früher dein Star. Du bist heute nicht mehr die, die du früher mal warst. Alles, was du willst, hätte ich dir längst gekauft. Und um diese Zeit warst du immer längst zu Hause. Ich hab mich getäuscht, dachte, du kennst mich auch. Du bist nicht mein Jan, du bist deine fremde Frau. Und du schwörst immer noch, du trauerst mir nach. Doch deine jetzigen Beziehungen dauern einen Tag. Ich hab's dauernd gesagt, für dich ist dieser Song zu deep. Und glaub nicht, dass du eine zweite Chance kriegst. Und damals haben wir draußen gesessen. Ich will nicht dich, ich will die Farbe deiner Augen vergessen. Du brauchst dich nicht bessern, nicht leiden, nicht flehen. Und nicht seit gestern weißt du, es ist leider zu spät. Denn wenn wir es nochmal versuchen, dann scheitert es eh. Also musst du es endlich schaffen, dass es Zeit ist zu gehen. Ich hab genug. Ich habe genug von all dem Scheiß. Sag, fühlst du dich nun gut? Geht es dir besser? Ich habe dir vertraut, doch du hast mein Vertrauen nur missbraucht. Glaub mir, das Spiel ist aus, denn ich habe genug von all dem Scheiß. Sag, fühlst du dich nun gut? Geht es dir besser? Ich habe dir vertraut, doch du hast mein Vertrauen nur missbraucht. Glaub mir, das Spiel ist aus, denn ich habe genug.